Schönen guten Abend. So schön, viele von euch wieder hier an diesem Wochenabend zu sehen. Ich weiß nicht mehr, ob ich es gestern Abend gesagt habe, aber ich habe heute mit meiner Frau über WhatsApp-Message kommuniziert und sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Es geht ihr gut und ich weiß nicht, wie viele im Jänner hier waren, als ich mit den zwei Brasilianern hier war, Paolo und Carina. Ich habe denen heute auch eben gesagt, dass ich hier bin und die haben liebe Grüße geschickt und die sind ein bisschen neidisch, dass sie dort im heißen Brasilien sind und ich hier im kalten Deutschland sein darf. Ja, wie Gerd gesagt hat, herzlichen Dank für diejenigen, die im Gebet und auch finanziell hinter der Arbeit in Brasilien stehen mit den Kindern. Der Herr hat so unwahrscheinlich viel getan. Wir haben uns entschlossen, dass wir nirgends einen Spendenaufruf machen werden, nie und nimmer, sondern dem Herrn einfach vertrauen werden. Und im Sommer war ich in Österreich und da kommt ein junger Mann zu mir, der sagt, Reinhard, ich möchte dich gern zum Frühstück einladen. Ich habe lange mit dir nicht mehr Zeit verbracht. Der ist inzwischen zu etwa 40. Und ich kenne den jungen Mann, seitdem er Teenager war. Er war in meiner Gemeinde, die ich gegründet habe. Und wir saßen beim Frühstück zusammen, ihn und meine Frau, Debbie, meine Frau, er und seine Frau und ich. Er, seine Frau, Debbie und ich, ja genau, wir vier. Und plötzlich sagt er, Reinhard, ich bin selbstständig, aber er ist ein selbstständiger Webdesigner. Und er verdient gerade genug Geld, dass er seine Frau und seine zwei Kinder ernähren kann. Er hat gesagt, ich habe keine Finanzen, aber der Herr hat zu mir gesprochen. Ich soll euch eine Webseite machen, gratis. Der hat uns eine Webseite in Wert von 2.500 Euro gemacht. Und die ist, hast du sie schon gesehen? Noch nicht, die ist wunderschön. Also wenn ihr euch die aufschreiben wollt, es ist relativ einfach. In Englisch, Brazilian Kids Care, mit K, nicht mit C, .org. Ich werde dem Gerd das aufschreiben und mitgeben. Und wenn ihr Interesse habt, wendet euch an Gerd. Die ist auf Deutsch und Englisch und kommt jetzt auch auf Portugiesisch. Wirklich wunderschön. Und wie der Herr alles zusammenführt, ist einfach wirklich schön zu sehen. Schlagen wir unsere Bibeln bitte auf zum Galaterbrief. Galater 1 und ich lese von Vers 1 bis Vers 9. Galater 1 von Vers 1 bis Vers 9. Paulus, Apostel nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Versammlungen von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist, nur das Etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Der Apostel Paulus nimmt hier sehr starke Worte in den Mund. Der Apostel Paulus wiederholt sich zweimal. Er sagt, wenn irgendjemand anders, auch ein Engel vom Himmel, euch ein anderes Evangelium verkündigt, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Dieses griechische Wort für verflucht ist ein ganz, ganz starkes Wort. Der sei ewig verflucht von Gott. Wovon spricht der Apostel Paulus? Von welchem Evangelium spricht er? Er sagt, dass die euch versuchen abzuwenden zu einem anderen Evangelium hin. Und dann sagt er, das ist gar kein Evangelium. Der Apostel Paulus war ein klarer und starker Verfechter von dem einzig wahren Evangelium, nämlich dem Evangelium der Gnade und keinem anderen Evangelium. Und der Apostel Paulus, er hat viel gelitten aus dem einzigen Grund, weil er an dem Evangelium der Gnade festgehalten hat und sich nicht hat abbringen lassen, weder von religiösen Menschen noch von religiösen Geistern. Aber wisst ihr, eins habe ich beobachtet unter vielen lieben Geschwistern im Leib Christi, und das ist Folgendes, dass viele Christen nicht das Evangelium der Gnade, nicht wirklich verstehen, sondern das Evangelium der Gnade mit einem Evangelium der Barmherzigkeit ausgetauscht haben. Viele Christen kennen den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit nicht. Und viele Christen, sie leben in einem Evangelium der Barmherzigkeit und nicht in einem Evangelium der Gnade. Und der Apostel Paulus hat gesagt, es gibt nur ein einziges wahres Evangelium. Und das einzige wahre Evangelium, das ist das Evangelium der Gnade. Der Apostel Paulus sagt im Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nichts, denn es ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes zur Errettung. Wisst ihr, im wahren Evangelium, im Evangelium der Gnade, da ist eine Kraft drinnen, die eine übernatürliche, übermenschliche, göttliche Dynamik und Kraft hat, die in jedem Land dieser Welt dieselbe Kraft ist und hat. Aber die Kraft liegt nur im Evangelium der Gnade. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes. Welches Evangelium hat Paulus gepredigt? Er predigte das Evangelium der Gnade. Menschen, die an das Evangelium der Barmherzigkeit glauben, auch vielleicht, weil sie einfach nur ein falsches Verständnis haben. Menschen, die in dem Evangelium der Barmherzigkeit leben, die leben von Vergebung zu Vergebung, anstatt von Sieg zu leben. Wir sollen nicht von Vergebung zu Vergebung leben, wir sollen von Sieg zu Sieg leben. Wisst ihr, ich sage euch jetzt etwas, vielleicht wird euch das etwas, ich will niemand auf den Schlips treten, das tue ich grundsätzlich nicht gern, aber ich predige gern die Wahrheit und meine Überzeugung vom Wort Gottes. Jetzt werde ich euch etwas sagen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Christen aus zwei Gründen sündigen und nur aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil sie sündigen wollen. Gibt es leider. Es gibt Christen, die wollen ihre Sünden nicht loslassen, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn Christen wirklich nicht sündigen wollen, wenn sie wirklich die Sünde loslassen wollen, dann gibt es nur einen einzigen anderen Grund, warum sie sündigen. Und das ist der, weil sie das Evangelium der Gnade weder erkannt haben, noch daran glauben, noch es erleben. Paulus sagt Folgendes, die Sünde hat keine Macht mehr über mich, weil ich unter der Gnade bin und nicht unter dem Gesetz. Christen müssen tatsächlich nicht sündigen. Wir können im absoluten Sieg über die Sünde leben, denn am Kreuz ist Jesus nicht nur gestorben, um mir meine Sünden zu vergeben, er ist auch gestorben, um meine sündige Natur völlig zu vernichten. Völlig zu vernichten. Paulus sagt es so, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir das wahre Evangelium glauben, wenn wir wirklich glauben, was Römer 8 sagt, dass der Geist, jetzt tue ich mir schwer, die Sachen in Deutsch zu zitieren, ich habe auswendig tausende Bibelstellen im Kopf, aber alle in Englisch, und jetzt fange ich an in Portugiesisch, ich predige so selten in Deutsch, the law of the spirit of life in Christ Jesus set me free from the law of the spirit of death. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigesetzt von dem Gesetz des Todes. Nicht wird mich freisetzen, hat mich freigesetzt. Es geschah am Kreuz etwas Außergewöhnliches, und wenn wir wirklich dem richtigen Evangelium glauben und es im Glauben annehmen und akzeptieren, dann leben wir auf einem Level und einer Dimension, die ganz anders ist, als wenn wir nur an das Evangelium der Barmherzigkeit glauben. Denn wenn wir glauben an das Evangelium Barmherzigkeit, dann glauben wir Folgendes. Ich sage euch mal den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Gott in seiner Barmherzigkeit gibt mir nicht, was ich mir verdient habe. Ich sage das noch einmal. Gott in seiner Barmherzigkeit gibt mir nicht, was ich mir verdient habe. Ich habe mir die Hölle verdient. Gott schickt mich nicht in die Hölle. Das ist Barmherzigkeit. Das ist keine Gnade. Gott könnte einfach sagen, okay, Reinhard, ich habe dich so lieb. Ich bin so barmherzig. Ich lasse Jesus sterben für deine Sünden und wenn du stirbst, dann hörst du einfach auf zu existieren. Du wirst nie in der Hölle Qualen leiden. Das wäre sehr barmherzig. Das ist aber keine Gnade. Gnade ist in Gott, in seiner Gnade gibt mir das, was ich mir nicht verdient habe. Ich habe mir den Himmel nicht verdient. Er gibt ihn mir. Ich habe mir Heilung nicht verdient. Er schenkt sie mir. Ich habe mir übernatürliche Versorgung nicht verdient. Er gibt sie mir. Ich habe mir ein Leben im Sieg nicht verdient. Er gibt es mir. Ich habe mir ein Leben im Sieg über die Sünde nicht verdient. Er gibt es mir. Gnade ist das unwahrscheinliche gratis Geschenk von Gott, ein Leben im Sieg und ein Leben im Übernatürlichen zu leben, das ist Gnade. Vorigen Oktober war ich in Amerika und da ist eine kleine Landgemeinde, so in einem kleinen Dorf abgelegen, das sind so 30 Leute, der Pastor ist 70 Jahre alt oder über 70 und wir sind seit vielen Jahren befreundet. Und das Dorf ist so klein, ich glaube, es sind mehr Leute in seiner Gemeinde als im Dorf leben inzwischen. So ein kleines, abseitiges Dorf. Und er sagt, Reinhard, bitte, wenn du in Amerika bist, könntest du nicht in meiner lieben kleinen Gemeinde predigen. Die haben dich alle so lieb. Und ich weiß, du bist ja beschäftigt damit, dein Terminkalender ist voll. Und aber weißt du, und ich habe gesagt, okay, wenn es möglich ist, wenn ich in Amerika bin, komme ich immer zu dir. Und da war ich dort letzten Oktober und da fuhren wir hin zum Gottesdienst mit einem Mann der Gemeinde, einem Freund von mir. Da sagte zu mir, Reinhard, jetzt muss ich dir erzählen, was ich jetzt vor kurzem erlebt habe. Ich habe so erlebt, wie Gott mein Gebet erhört hat. Ich fuhr mit dem Auto in Gottesdienst und ich war etwas zu schnell unterwegs. Und ich weiß nicht, wie viele von euch sich gut auskennen in Amerika. Ich lebte ja 10 Jahre dort. Da ist es nicht so, dass wenn du schnell fährst, bekommst du halt ein bisschen eine Strafe. Also in meinem Bundesstaat in North Carolina, wenn du da 11 km/h zu schnell gefahren bist, hat es dich 200 € gekostet. Plus einen Gerichtstermin, plus 3 Punkte am Führerschein. Und mit 12 Punkten war der Führerschein für 1 Jahr weg. Also da drüben ist das Schnellfahren nicht so einfach. Auf jeden Fall. Da sagte der Mann, ich bin zu schnell gefahren und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich zu schnell unterwegs bin. Plötzlich hielt mich die Polizei auf und als mich die Polizei aufhielt, da beginne ich zu beten. O Herr, schenk mir doch Gnade. Der Polizist kam zum Fenster und er sagte, wissen Sie, dass Sie zu schnell gefahren sind? Und der Mann sagte, ja, es tut mir furchtbar leid. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich bin unterwegs im Gottesdienst. Ich habe mit meiner Freund hier geredet und ich habe gar nicht gesehen, dass ich zu schnell bin. Der Polizist schaute die Papiere an und sagte, okay, gut, lassen wir es sein. Sagte Reinhard, so gnädig ist Gott. Er hat mein Gebet beantwortet. Und ich sagte, er hat ein Gebet absolut nicht beantwortet. Er sagt, natürlich hat er mein Gebet beantwortet. Ich habe gesagt, oh Gott, gib mir Gnade. Und der Polizist war mir gnädig. Ich habe gesagt, nein, der Polizist war dir barmherzig. Das Problem ist, dass die meisten Christen den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade nicht verstehen. Gott in seiner Barmherzigkeit gibt mir nicht, was ich verdient habe. Die Barmherzigkeit Gottes enthält das Gericht. Sie hält das Gericht zurück. Sie gibt mir nicht, was ich mir von ihm verdient habe, als Strafe. Das ist nur Barmherzigkeit, das ist noch keine Gnade. Ich habe zu ihm gesagt, Gnade wäre Folgendes gewesen. Gott hätte dann dein Gebet beantwortet, wenn der Polizist gesagt hat, okay. Wenn er gesagt hätte, okay, lassen wir es bleiben. Ah, und hier, ich möchte dir noch $1,000 schenken. Einfach so. Das wäre Gnade gewesen. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, nicht einfach das Vergeben unserer Sünden. Es ist schön, dass Gott uns unsere Sünden vergibt, wunderschön. Es ist schön, dass wir wissen, wir stehen vor Gott rein und alle unsere Sünden vergeben. Aber das ist nicht das Evangelium der Gnade. Das ist nur das Evangelium der Barmherzigkeit. Das Evangelium der Gnade ist, ich kann jetzt im Sieg des Kreuzes Jesu Christi leben. Wisst ihr, ich habe so viele Bibelstellen, die ich ganz besonders liebe. Und eine, die ich so besonders mag, ist Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Das Werk des Kreuzes ist komplett. Es gibt nichts mehr dazu zu fügen. Am Kreuz wurde der neue Bund zwischen Gott und mir besiegelt. Es ist vollbracht. Die Gnade Gottes kam zu mir durch das Werk des Kreuzes. Ich möchte euch einmal einen Vers zeigen, der so überwältigend ist für mich immer wieder. Römer 5, Vers 17. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen, wer war der eine? Adam, sehr gut. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Jetzt habe ich eine Frage an euch. So wie durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat. Der eine war Adam. Adam hat übertreten, Adam hat gesündigt, dadurch ist der Tod in die Welt gekommen. Jetzt habe ich eine gute Frage an euch. Wie sehr hat der Tod geherrscht in der Welt durch die Übertretung Adams? 50%, 70% oder 100%? Ist keine Trickfrage. 100%, sehr gut. Wer hat das gesagt? Gut habt ihr das gemacht. Ihr passt auf und denkt mit und seid auch gut in Mathematik. Das gefällt mir. Der Tod hat durch die Übertretung Adams 100% geherrscht. Kennst du jemanden, der 450 Jahre alt ist und nicht sterben musste? Nein, ich auch nicht. Wenn du heute zu mir kommst und ich sag dir, pass auf, ich möchte dir mein ganzes Geld geben. Alles, was ich besitze, jeden Cent gebe ich dir heute. Dann kommst du zu mir und ich gebe dir alles Geld, das ich besitze. Kann ich dir noch mehr geben? Nein. Wenn ich dir 100% gegeben habe, kann ich dir mehr geben als 100%? Nein. Sehr gut. Ist keine Trickfrage, ihr Freunde. Ihr dürft ruhig mitdenken und auch ruhig antworten. Jetzt pass aber einmal auf, so groß ist die Gnade Gottes. Bitte gib mir wieder den Römer 5, Vers 17 hinauf. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, der Tod herrscht 100%, absolut. Bei Gott gibt es mehr als 100%. Schau mal, so werden viel mehr, nicht gleich. Der Tod hat bereits absolut geherrscht. Aber wir werden viel mehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie können wir da noch auf den Sessel sitzen bleiben und nicht springen und tanzen und jubeln und jauchzen und was weiß ich noch was alles und jodeln? Der Tod herrscht 100%. Wenn wir die Überschwänglichkeit der Gnade Gottes und die Gerechtigkeit empfangen, dann werden wir mehr herrschen, als der Tod geherrscht hat. Im Leben. Nicht irgendwann einmal. Im Leben. Darum ist das Evangelium der Gnade so wichtig zu verstehen und es anzunehmen und es praktizieren im alltäglichen Leben. Dann können wir tatsächlich ein Leben leben, das über den Durchschnitt ist, das in überdimensionaler Kraft und Energie lebt. Im Jänner, als wir hier waren, wir hatten ja diese zwei Brasilianer mit und die sind drüben sehr, sehr gute Freunde von uns. Und wir kamen in Österreich an, mit dem Flieger flogen durch die Nacht durch und dann holten wir gleich das Auto von meinem Bruder ab und fuhren dann innerhalb von circa 3 Wochen fuhren wir 5000 Kilometer durch Europa und predigte jeden Tag. Manchmal 3, 4, 5 Mal am Tag predigte ich. Die waren alle müde, sind immer geschlafen im Autofahren und ich bin dann gefahren, den Tag, die Nacht durch. Und die Karina hat dann, die haben Energy-Drinks getrunken, damit sie nicht einschlafen, während ich fahre. Die hatten Angst, dass ich zu schnell fahre, wenn sie schlafen, was nur ein Gerücht ist, den braucht ihr nicht hören. Hartmut, mit dir, du bist ruhig. Hört nicht auf den Herrn Groß, der verbreitet Gerüchte. Auf jeden Fall, dann sagte einmal diese Karina zu mir, die Brasilianerin, Reinhard, die Debbie sagte zu mir, möchtest du auch einen Energy-Drink? Und Karine sagte, um Gottes Willen, gib dem keinen Energy-Drink. Wenn der einen Energy-Drink trinkt, dann schaut es aus, als ob der Rest der Welt sich in Zeitlupe bewegt. Und ich habe gesagt, na, das ist nicht so. Und dann haben wir zu reden begonnen. Und die Karina sagte, Reinhard, wie schaffst du das? Wie kann jemand so arbeiten wie du? Wie kann jemand tausende Kilometer fahren, 3, 4, 5 Mal oft am Tag predigen, spät ins Bett, früh auf und du bist nie, kennt ihr das Wort grantig? Nein, ist ein österreichisches Wort. Doch, kennt ihr? Und du bist trotzdem nie grantig dabei. Und ich habe zu ihr gesagt, Karina, ich sage dir das Geheimnis. Das Geheimnis ist kein Trink, das Geheimnis ist kein Geheimrezept, das Geheimnis ist folgendes. Ich glaube an die Gnade Gottes. Meine Kraft, meine Energie, meine Stärke, meine Freude, alles, was ich brauche, kommt aus nichts anderem als der Gnade, die ich bewusst annehme jeden Tag und an die ich von ganzem Herzen glaube. Schau, der Tod herrscht 100%. Aber wenn wir glauben und empfangen die Überschwänglichkeit der Gnade Gottes, herrschen wir im Leben viel mehr, als der Tod geherrscht hat. Das heißt mehr als 100%. Das heißt, du kannst jeder Situation deines Lebens gelassen in die Augen schauen, weil du weißt, du bist zum Herrschen berufen worden hier in diesem Leben durch die Gnade, durch die göttliche Befähigung Gottes. Diese übernatürliche Kraft, die Befähigung, die Energie, die in uns ist und die zugänglich ist für jeden von uns. Wir brauchen sie nur im Glauben annehmen. Und wenn wir lernen, in dieser Gnade zu leben und in dieser Gnade zu wandeln, dann werden wir weit mehr herrschen, als noch der Tod im Leben geherrscht hat. Aber das Problem unter den Christen, wo Paulus den Brief geschrieben hat, der Galater, war folgendes. Die haben auch im Evangelium der Gnade begonnen, aber sie sind dann abgeweicht vom Evangelium der Gnade hin zum Evangelium der Barmherzigkeit. Die haben angefangen im Geist und die haben weitergemacht im Fleisch. Die Rettung war ein Geschenk Gottes, aber jetzt hängt der Rest von mir ab. Freunde, hört zu. Nichts hängt von dir ab. Alles hängt von ihm ab. Was von dir abhängt, ist es im Glauben anzunehmen. Mehr hängt von dir nicht ab. Aber Reinhard, wir müssen doch was tun. Ja, Werke des Glaubens. Mehr nicht. Wir müssen im Glauben annehmen, dass als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, da hat er den Preis bezahlt für das Leben im Sieg, für das Leben im Übernatürlichen, für unsere Heilung, für unsere Freisetzung, für alles, was wir brauchen, um unsere Nation zu erreichen und für uns selbst auch ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht und seinen Namen Ehre bringt. Er hat bezahlt. Aber die Christen hier, den Galatern, den Paulus schrieb, die begannen im Geist, die begannen durch die Errettung aus Gnade und dann schwenkten sie ab. Aber jetzt hängt der Rest von mir ab. Aber jetzt muss ich alles tun, um richtig das Gott zu erleben. Jetzt muss ich meine Leistung bringen. Jetzt müssen wir noch diese Gesetze halten und diese Werke hinzubringen und den Sabbat noch halten und das noch tun und das noch tun und das noch tun. Selbst unsere Gebete sind im Grunde genommen wirkungslos, wenn Gott nicht auf unsere Gebete reagieren würde. Wisst ihr, wir denken oft so, okay, unsere Gebete, es sind nicht meine Gebete. Der Heilige Geist betet durch uns und Gott sagt, okay, ich beantworte dein Gebet. Alle Religionen der Welt beten. Was ist der Unterschied zwischen uns und den anderen Religionen der Welt? Der Unterschied ist, wir haben eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott, der auf seinem Thron sitzt und sagt, ich habe dich erlöst und ich höre auf deine Stimme, wenn du betest. Wir machen oft es so, meine Gebete, nein, nicht meine Gebete, mein gnädiger Gott, der auf meine Gebete hört. Wir müssen den Fokus hinbringen zum Herrn und weg von uns. Wir werden das nicht schaffen, was der Herr in Deutschland tun wird. Aber wenn wir reagieren und uns hingeben und seine Gnade in Anspruch nehmen und einfach sagen, wie Gott gesagt hat, hier bin ich, sende mich, hier bin ich. Ich glaube an deine Gnade, ich glaube an deine Befähigkeit, ich glaube an den Wirken, ich glaube an die Ernte, ich glaube an den Spätregen, ich glaube, dass du meine Gebete hörst. Darum bete ich. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 26, wir sind schwach. Und wissen nicht, was wir beten sollen. Aber der Geist Gottes, er betet durch uns. Und er drückt sich aus mit unaussprechlichen Seufzen. Die Bibel ist voll davon, von dem Evangelium der Gnade. Davon, dass Gott uns alles gegeben hat. Und dass wir lernen müssen, in diesem übernatürlichen Lebensstil zu leben, wo das Übernatürliche ganz natürlich wird. wo wir in diesem Leben, wo wir einfach sehen, dass Gott tatsächlich ein Gott ist, der ein Gott der Gnade ist, der voll ist von dieser übernatürlichen Befähigkeit, die er ja will, dass wir sie erleben im Praktischen, im Alltag, in allen Situationen. Im Galater 3 schreibt der Paulus dann von Vers 1 bis Vers 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Paulus sagte, ich kenne nichts außer Christus, den Gekreuzigten. Was ist Christus, der Gekreuzigte? Am Kreuz wurde das Werk der Gnade vollendet. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, bezahlte er den Preis für uns. Und jetzt konnte die Gnade Gottes frei zugänglich gemacht werden für jeden Einzelnen, der an das Werk des Kreuzes glaubt. Nicht nur Vergebung der Sünde, sondern die göttliche Befähigkeit in meinem Leben, in dem zu leben, was Gott für mich bestimmt hat. Vers 2, Galater 3, Vers 2. Nur will ich dies von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Vers 3, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Der Apostel Paulus, er sagt, ihr habt euch verzaubert. Warum seid ihr so unverständig? Seht ihr nicht, ihr habt den Geist Gottes nicht aus Gesetzeswerken empfangen, ihr habt die Rettung nicht aus Gesetzeswerken empfangen, ihr könnt den Sieg nicht aus Gesetzeswerken empfangen, ihr könnt nichts aus Gesetzeswerken empfangen. Alles ist ein Werk der Gnade. Wisst ihr, ich war jetzt in Polen, ich komme direkt aus Polen und wir sind dabei in Polen, so etwa 100 Leute zu schulen, meistens junge Leute, die meisten sind junge Leute. Und ich bin dabei, sie zu schulen und zu trainieren, dass sie hinausgehen und in Polen die Ernten einnehmen. Dass in Polen Gemeinden gegründet werden im ganzen Land von jungen Leuten, die einfach sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und da sind so viele religiöse Kämpfe in diesem Land, das kann man sich nicht vorstellen. Die wollten mir Predigtverbot und Einreiseverbot und was weiß ich was alles geben. Das können sie ja nicht, weil ich tue ja eh niemand was. Aber ich weigere mich, Alter. Ich versuche zumindest niemand was zu tun. Aber ich weigere mich, absolut weigere mich gegen diesen religiösen Geist, der die Gemeinden versucht zu zerstören und kaputt zu machen und das Evangelium der Gnade in Frage stellt. Wir dürfen dem nicht Raum lassen. Und die in Polen, die sind, die kämpfen so gegen diese Freiheit und gegen diese Gnade und gegen das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt haben sie mir eine Frage gestellt. Ja, was hältst du von diesem und jenem Prediger, der in einem anderen Land lebt und der halt, wir wollen dem nicht in Polen haben. Wir wollen, ich weiß nicht, ob es Bücher von ihm in Deutsch gibt. Der Mann heißt Joseph Prince. Jemand von dem gehört? Der schreibt halt über die Gnade und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne den Mann nicht. Ich habe einmal 20-minütige Predigt im Internet gehört. Ich kann da kein Urteil abgeben darüber. Dann haben sie gesagt, nein, den lehnen wir ab. Wir wollen, dass kein Christ in Polen dieses Buch lest und so weiter. Denn der hat eine Hypergnade. Ich habe gesagt, es gibt gar keine Hypergnade. Es gibt nur eine Gnade. Und die Gnade ist so verrückt. Die Gnade ist so großartig. Die Gnade ist so einzigartig. Die Gnade ist so unverständlich für unseren menschlichen Verstand. Die Gnade ist so einzigartig, dass sie hyper ausschaut, aber sie ist gar nicht hyper. Ich habe mir nichts verdient und Gott schenkt mir alles. Ist das verrückt? Ja, natürlich ist es verrückt. Das ist Gnade. Ich habe mir Versagen verdient. Gott gibt mir Sieg. Wie verrückt? Das ist Gnade. Ich habe mir Krankheit verdient, Gott gibt mir Heilung. Einfach so, das ist Gnade. Nichts habe ich davon bedient, alles hat er mir gegeben. Das ist Gnade. Ich liebe Römer 8. Ich bin der Meinung, jeder Christ sollte Römer 8 eigentlich auswendig lernen. Aber Römer 8 ist einer der faszinierendsten, für mich einer der faszinierendsten Kapitel der ganzen Bibel. Da hast du die gesamte Theologie in einem Kapitel drin. Und ich liebe diesen Ausspruch, wenn der Apostel Paulus gesagt, er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sollte er mit ihm nicht alles uns umsonst schenken? Alles hat er uns umsonst geschenkt mit seinem einzigen geliebten Sohn. Das ist Gnade. Unbeschreiblich ist diese Gnade Gottes. Aber wisst ihr, wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir nicht in Gnade leben, sondern in Barmherzigkeit, Gott vergibt mir und Gott ist liebevoll und Gott ist gut und Gott ist toll, alle diese Dinge stimmen. Und Gott vergibt mir ständig, ich kann dreimal am Tag fallen und Gott vergibt mir, alles das stimmt. Du kannst 10-mal am Tag fallen und Gott wird dir vergeben. Aber hör zu, das ist das Evangelium der Barmherzigkeit. Das Evangelium der Gnade ist folgendes. Du brauchst nicht 10-mal am Tag fallen, weil die Gnade Gottes dich trägt. Du brauchst auch nicht 3-mal am Tag fallen, weil die Gnade Gottes dich trägt. Du brauchst gar nicht fallen, weil die Gnade Gottes dein Sieg ist über diese Versuchungen, die dir ständig versuchen, das Bein zu stellen. Wir müssen weg von dem Evangelium der Barmherzigkeit. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Es ist keine gute Nachricht, wenn ich 3-mal am Tag in Sünde falle und Gott mir immer wieder vergibt. Es ist gute Nachricht, dass Gott mir immer wieder vergibt. Aber es ist keine gute Nachricht, dass ich 3-mal am Tag in Sünde falle. Wisst ihr, das ist so die Mentalität. Ja, ich war früher ein Dieb, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe jeden Tag von den Bauernhöfen 50 Hühner gestohlen. Ich war wirklich ein furchtbarer Dieb. Jetzt habe ich mich bekehrt und Gott hat in meinem Leben so Gewaltiges gewirkt. Ich bin jetzt 4 Jahre bekehrt und ich stehle jetzt nur mehr 5 Hühner am Tag. Bist immer noch ein Dieb. Auch wenn du ein Huhn stiehlst jeden Tag, bist und bleibst du ein Dieb. Aber viele Christen leben in dieser Mentalität. Ja, ich bin früher 3-mal in diese gleiche Sünde gefallen, jede Woche. Jetzt falle ich nur 1-mal in Woche in die gleiche Sünde. Wisst ihr, ich habe Mitgefühl und Barmherzigkeit und Verlangen mit jedem Menschen, der mit Sünde kämpft. Aber das Problem ist unser falsches Verständnis von dem Werk des Kreuzes Jesu Christi. Er hat bezahlt für unseren Sieg im Leben. Er hat bezahlt, dass wir uns nie mehr Sorgen machen brauchen um die Zukunft. Er hat bezahlt, dass wir gut schlafen können, auch wenn die Nachrichten schlecht sind, weil unser Leben in seiner Hand ist. Kolosser 3, Vers 3 sagt, unser Leben ist verborgen in Gott mit Christus. Stell dir mal vor, das ist dein Leben. Das liebe kleine Papierchen hier. Das ist dein Leben. Wo ist dein Leben? Es ist verborgen in Gott mit Christus. Hier ist Christus und hier ist Gott. Da drinnen ist dein Leben. Wie soll der Teufel denn da noch hinkommen? Er muss zuerst durch Gott und dann zum Christus. Die haben ihn beide am Kreuz fertig gemacht. Wie soll er da noch hinkommen? Wisst ihr, er kann nur da hinkommen, wenn ich im Glauben nicht an das absolute Werk des Kreuzes lebe und dadurch nicht durch den Glauben mit Gott in Christus bin. Das ist die Angriffsfläche, die er hat. Wenn wir im Sieg der Gnade leben lernen, das einfach anzunehmen, was uns gehört, durch dieses wunderbare Werk Gottes, dann werden wir leben in dieser überwältigenden, erstaunlichen neuen Dimension. Das, was Gerd heute für mich prophezeit hat, das ist das, was ich seit über 30 Jahren eines meiner tiefsten Sehnsüchte ist. Ich habe viel erlebt schon, aber ich weiß, es gibt noch so viel mehr. Und ich weiß, das wird der Herr tun für mich. Danke. Aber wisst ihr, wir müssen wirklich lernen, dass diese ganze Kraft Gottes uns zur Verfügung steht. Das ist das Evangelium der Gnade. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich verwundere mich. Schau, wir haben am Anfang Galater 1 gelesen, von Vers 1 bis Vers 9. Und hier sagt der Apostel Paulus ganz klar, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christus berufen hat, abwendet. Wir wurden berufen zur Gnade. Dahin wurden wir berufen. Zu einem anderen Evangelium. Ich kann mich so gut erinnern, es war 92 war es, ja genau. 1992, wir gründeten da eine Gemeinde in Österreich und wir waren in einer Stadt mit circa 30.000 Einwohnern in etwa und da waren in der Relation gesehen, also gemäß der Einwohner, waren unwahrscheinlich viele Drogenabhängige in dieser Stadt. Ganz, ganz hoch. Ich glaube, ich war eine der höchsten Städte in Österreich von der Relation her gesehen. Und da machten wir so ein Konzert in Freien. Wir machten so ein Open-Air-Konzert und gaben gratis Hotdogs raus und gratis Hotdogs und Hamburger gaben wir her und wir predigten das Evangelium und versuchten diese armen, verlorenen Menschen zu erreichen. Hatten eine riesen Bühne aufgebaut und waren den ganzen Tag da. Und es war schon spät am Abend, am Samstag spät, schon in die Nacht hinein. Plötzlich kam eine junge Dame von der Gemeinde zu mir und sagt, Reinhard, komm und hilf mir. Und ich gehe mit ihr. Und sie nimmt mich so mit, schnappt mich bei der Hand und nimmt mich mit. Und da gehen wir ein Stückchen abseits neben der Bühne. Und da war so ein Schaufenster. Und da saßen zwei Leute so am Boden, angelehnt an das Schaufenster. Er war, ich glaube, 24 Jahre alt und sie war 2 Jahre jünger in etwa. Die waren stadtbekannt. Der Mann hat mit 14 Jahren begonnen, sich Heroin zu spritzen. War 10 Jahre drogenabhängig, hat sich das Heroin genommen, saß am Boden wirklich komplett unansprechbar, so richtig so. Und seine Freundin auch, seine Lebensgefährtin, völlig weg, wirklich komplett weggetreten. Dieses Mädchen, die hatte solche Barmherzigkeit, einfach Barmherzigkeit, Mitgefühl für die zwei. Dieser Reinhard, du warst. Und ich ging dahin und ich versuchte, die anzuschöpfen und versuchte, mit ihnen zu reden. Keine Reaktion. Komplett weg von den Drogen. Später hatten wir herausgefunden, der Mann war schon 10-mal in Entzugskliniken. Das längste, was er je von Drogen frei war in den 10 Jahren, war 2 Wochen in der Klinik. Sobald er raus war, wieder zurück an die Nadel. Ärzte haben ihm nur mehr kurze Zeit zu leben gegeben. Also Ärzte haben damals gesagt, dass er nicht mehr sehr lange leben wird, ein paar Monate vielleicht noch. Auf jeden Fall, die saßen so am Boden. Und sie sagte, Reinhard, du warst. Und mein erster Gedanke war, du was? Was soll ich hier tun? Die sind unansprechbar. Und plötzlich dachte ich mir, nein, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ist die Kraft Gottes. Und ich legte meine 2 Hände auf die Köpfe von diesen 2 jungen Männern, zwischen 2 jungen Menschen, der Mann und seine Lebensgefährtin, und ich sagte, Herr, schenk mir 1 Minute Nüchternheit mit denen 2. Und plötzlich saßen sie auf und sagten, hallo, wer bist du? Und ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte sollen für 10 Minuten bitten, nicht für 1. Jetzt wusste ich, ich hatte 60 Sekunden. 60 Sekunden und die Uhr tickte. Die schauten mich an, waren wirklich komplett nüchtern. Und ich sage, hallo, ich bin der Reinhard. Er sagte, hallo, ich bin der Schöps. Sie sagte, ich bin die Conny. Und ich sagte, hör zu, Jesus liebt dich. Er kann dein Leben völlig verändern, kann dich freimachen von den Drogen. Ich liebe dich auch. Willst du mit mir nach Hause kommen und bei mir wohnen? Ja, 60 Sekunden waren vorbei. Ich schnappte sie in mein Auto, nahm sie nach Hause. Bis wir nach Hause kamen, war es etwa 2 Uhr in der Früh. Ich weckte meine liebe Frau auf und sagte zu ihr, du Liebling, wenn du vor mir munter wirst in der Früh und 2 Leute hier in dem Haus siehst, mach dir keine Sorgen, die gehören jetzt zu unserer Familie. Sie hat gesagt, okay, und legt sich wieder ins Schlafen. Ja, wir haben noch viel verrücktere Sachen gemacht. Ich. Leute, die uns sehr gut kennen, wir haben eine Pastorin, die in Brasilien, die kennt uns inzwischen sehr gut, und die sagt immer, Reinhard, je länger ich dich kenne, desto überzeugter bin ich, dass die Debbie den größeren Lohn im Himmel kriegt wie du, weil sie muss mit dir leben. Ich sage, ja, soll sie ihn bekommen. Ich habe mir sie nicht ausgesucht, der Herr hat sie mir geschenkt. Auf jeden Fall, die kamen mit nach Hause und dann, wir wurden gewarnt. Nein, die dürfen nicht absetzen, die Drogen. Der Körper verkraftet es nicht, der Mann stirbt euch, ihr seid dann verantwortlich und so weiter und so fort. Warst du das schon? Er war noch nicht in unserer Gemeinde. Binnen 24 Stunden war der Mann frei vom Heroin. Ich habe sie dann getraut, sie bekamen 3 Kinder. Absolut unwahrscheinlich. Die Zeitung in der Stadt hat sogar einen Bericht darüber geschrieben. Die haben sie nicht ausgekannt, weil das war alles sehr komisch und katholisch bei uns in der Stadt. Die kannten sowas nicht. Da gab es ja nichts Evangelikales und Freikirchliches. Und die haben dann einen Bericht in der Stadt geschrieben. Unsere Gemeinde hat sich dann lustig gemacht. Die haben dann über mich geschrieben und nannten mich den Guru. Neuer Guru in der Stadt hat Drogenabhängigen befreit. Aber wisst ihr, das ist das Evangelium der Gnade. Es ist die Kraft Gottes zur absoluten Veränderung. Es ist die Kraft Gottes, Wunder zu tun. Es ist die Kraft Gottes, uns den Sieg zu geben. Es ist die Kraft Gottes, den Verlorenen das Evangelium zu predigen und erleben, wie sie überführt sind von ihren Sünden. Es ist die Kraft Gottes, die die Menschen freisetzt und in eine Beziehung mit Gott bringt, die sie sich gar nicht erträumen können. Wir dürfen nicht im Evangelium der Barmherzigkeit leben. Wir dürfen nicht das Evangelium der Barmherzigkeit predigen. Wir sollen und dürfen nicht predigen. Komm zu Gott, er liebt dich, er vergibt dir deine Sünden. Punkt. Wir müssen predigen, komm zu Gott, er liebt dich, er ließ seinen Sohn sterben und dann wirst du erleben, dass der Sieg des Kreuzes Christi dein Sieg sein wird. Dann wirst du erleben, wie die gebrochene Familie wiederhergestellt wird. Dann wirst du erleben, wie die Zerstörung, die Sünde in deinem Leben gewirkt hat, wieder vernichtet werden wird und an Gott der Herstellung und Wiederherstellung in deinem Leben wirksam werden wird, wenn du an diese Gnade glaubst. Das ist das Evangelium, das wir predigen müssen, das wir leben müssen und an dem wir auch glauben müssen. Ich war vor einem Monat etwa in Norden, in Brasilien, in einer Stadt, die heißt Natal. Ich habe dort gepredigt, am Abend, Samstagabend war es, die Konferenz war zu Ende und ich bin zusammengesessen mit ein paar Pastoren, es war 11 Uhr abends schon und ich wollte dann bald gehen und plötzlich kam die Frau des Pastoren und sagt: Geh nicht, Reinhard, geh nicht fort, bleib noch hier, du musst noch jemand treffen. Ich sage, okay. Ich blieb da in dem Raum mit den Pastoren und plötzlich ein paar Minuten später kam sie zurück mit einer Frau. Sie sagt, Reinhard, hör zu. Diese Frau ist nicht von unserer Gemeinde. Der Herr sprach zu ihr vorige Woche, sie muss unbedingt zu dieser Konferenz kommen, weil bei dieser Konferenz wird sie jemand treffen, der ganz wichtig ist, dass sie die Person trifft. Also kam sie zur Konferenz, sie ging nach Hause, jetzt um 11 Uhr abends, sie ging zum Bus, um nach Hause zu fahren. Und als sie zum Bus ging, sagte sie sich so, Gott, offensichtlich habe ich dich nicht richtig gehört. Ich habe mir gedacht, du hast gesagt, ich soll zur Konferenz gehen, weil ich jemanden treffen muss. Aber offensichtlich, ich habe dich nicht richtig gehört. Und als sie das so betete, zum Bus ging, da rannte ihr die Frau des Pastors nach, die Pastorin, rannte ihr nach und sagt, komm zurück, du musst jemanden treffen. Und dann dachte sie sich, okay, vielleicht habe ich Gott doch richtig gehört. Und die bringt sie dann rein in den Raum und wir werden uns gegenseitig vorgestellt und dann erzählt sie mir, was sie da tut. Sie sagt, ja, weißt du, Reinhard, ich bin als Straßenkind aufgewachsen. Als Straßenkind, ich bin vergewaltigt worden, ich bin mit Drogen ins Spiel gekommen. Ich hatte überhaupt keine Hoffnung. Und dann ist Jesus mir begegnet. Mein Leben hat sich verändert, ich habe mich bekehrt, ich habe dann geheiratet, eine Familie bekommen. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich kann nicht einfach so jetzt mein Leben leben mit einer Familie und ein paar Kindern und einfach sagen, okay, danke Jesus, ich muss wieder zurück auf die Straße und schauen, was mit anderen Straßenkindern los ist. Sie ging raus auf die Straße, da gibt es genug Straßenkinder in Brasilien. Sie ging hinaus und schnappte sich einfach drei. Sie hat sich gedacht, okay, ich nehme sie nach Hause. Sie hatte selbst wenig Wohnplatz. Sie konnte sie nicht bei sich aufnehmen. Aber sie hat sich gesagt, ich nehme sie nach Hause, ich dusche sie, ich gebe ihnen Kleidung, die ich gekauft habe und gebe ihnen Essen und dann lasse ich sie wieder zurückgehen auf die Straße. Nahm sie zu mit nach Hause, gab ihnen Essen, Kleidung, Dusche und die drei Kinder haben ihre kleine Wohnung nicht mehr verlassen. Die sagten, nein, wir gehen nicht mehr zurück auf die Straße. Nein, wir gehen nicht mehr zurück auf die Straße. Aus dem Ganzen ist ein Waisenhaus entstanden mit 20 Kindern. Ich habe gesagt, ich will das Waisenhaus besuchen. Ich will morgen dahin gehen. Ja, können wir machen. Wir kamen dorthin am Sonntag, sie hat 20 Kindern, relativ ärmliche Sachen. Auf jeden Fall, wir kamen hinein in das Waisenhaus. Ich sah die Kinder, ich habe zu Debbie gesagt, können wir die nicht alle mit nach Hause nehmen, alle 20? Sie hat gesagt, nein, wir haben den Platz nicht in unserer kleinen Wohnung. Aber am liebsten wollte ich alle 20 einpacken und mit nach Hause nehmen, aber das ging halt nicht. Aber dann kam so ein 7-jähriger Junge zu mir und die Frau, die das Waisenhaus leitet, sie sagte, der ist der letzte erst dazugekommen. Der ist erst seit 3 Monaten bei mir. War ganz irgendwie nicht, man hat gemerkt, seelisch kaputt und kam von der Straße und ein wirklich kaputtes, armes Jüngchen. Und als ich ihn in die Augen blickte und so anschaute, sagte ich zu Debbie, schau, denn seine Augen, da ist dir was nicht in Ordnung. Ja, an einem Auge hat er gar nichts gesehen. Ein Auge ist so gesteckt, weißt du, wenn er so das Auge bewegt hat, geschaut. Das eine hat sich bewegt, das zweite ist so festgesteckt gewesen. Von einem Auge hat er gar nichts gesehen und vom zweiten Auge nur ganz schlecht. Ich habe mir gedacht, ich glaube an die Gnade Gottes. Ich habe den Jungen geschnappt, habe mir den Schoß gesetzt und habe zu ihm in Portugiesisch gesagt, ich möchte gern für deine Augen beten. Darf ich? Ja. Ich habe für die Augen gebetet. Der hat perfektes Augenlicht in einem Augenblick wiedergekommen. Hat perfekt gesehen. Perfekt. Dann sagte die Debbie zu mir, schau sein Bein an. Der kann ja nicht laufen. Der hat ein verkrüppeltes Bein gehabt. Der hat sich so dahingeschleppt, der konnte nicht laufen. Verkrüppeltes Bein. Der hat gesagt, bet für sein Bein auch. Ich habe mir geschnappt, Ich habe dem Bein befohlen, im Namen Jesu Christi sofort sich gerade zu richten. Das nächste, was du gesehen hast, dieser Junge ist barfuß auf der Schotterstraße ab und aufgeflitzt wie ein Porsche mit Turbomotor. Der hat nicht mehr aufgehört zu laufen. Und die Debbie hat gesagt, fahren wir wieder, weil wir kriegen Probleme mit der Frau im Waisenhaus. Weil der hört nicht mehr zum Laufen aus. Der beruhigt sich jetzt nicht mehr. Der war so überglücklich, dass er das erste Mal in seinem Leben mit 7 Jahren laufen konnte. Freunde, was ist das? Der Reinhard? Nein. Meine Stärke? Nein. Es ist die Gnade. Es ist das Evangelium der Gnade Gottes, die Gott über unser Land ausgießen will und freisetzen will. Das ist das Evangelium, das Gott in Deutschland sichtbar werden wird. Wenn Gott in Deutschland, wenn Gott Deutschland heimsucht und Europa heimsuchen wird, wenn der Spätregen ausgegossen wird, wenn das Volk Gottes bereit ist, die Ernte einzunehmen, wisst ihr, was geschehen wird? Es wird kein Evangelium der Barmherzigkeit verkündigt werden. Es wird kein Evangelium verkündigt werden. Gott ist lieb und vergibt dir deine Sünden. Es wird ein Evangelium gepredigt werden, der Sieg des Kreuzes Jesu Christi wird sich in Deutschland sichtbar machen und er wird in dieser Nation gesehen werden, nicht durch einige großartige Apostel und Männer Gottes, sondern durch jedes Glied des Leibes Jesu Christi. In ihm sagt der Schwache, ich bin stark. Warum? Weil wir an die Gnade Gottes glauben. Warum ist der Schwache stark? Aufgrund der Gnade. Wisst ihr, es gibt so Geheimnisse, wie die Gnade wirklich wirksam wird in unserem Leben. Der Apostel Paulus beschreibt diesen 2. Korinther Kapitel 12. Er hatte ein Problem. Der Pfahl im Fleisch. Also da hat er, was die meisten Christen auch tun. Oh Gott, nimm mir dieses Problem. Und Gott sagt nichts und tut nichts. Also macht er, was die meisten von uns auch tun. Dann beten wir halt nochmal. Etwas heftiger. Gott, nimm mir dieses Problem. Tut nichts und sagt nichts. Dann betet er ein drittes Mal. Und dann denkt sich Gott, okay, ich muss reden mit ihm, er hört nicht davon. Hört mich an, er versteht mich nicht. Und Gott sagt, was hat Gott gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir genügen. Und der Apostel Paulus sagt dann am Ende, darum will ich mich rühmen. Meinen Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weißt du, wir alle müssen uns immer wieder entscheiden, wie wollen wir leben? In unserer Stärke oder in seiner Stärke? In unserer Weisheit oder in seiner Weisheit? In unserer Kraft oder in seiner Kraft? Wie wollen wir unser Leben leben? Wir sind so erzogen worden, dass wir alle in unserer Kraft leben wollen. Wir wollen in unserer Leistung leben, in unserer Kraft leben, in unserer Stärke leben. Wir wollen einfach zeigen, dass wir das schon schaffen. Wir sind ja starke, kräftige Deutsche und Österreicher. Wir backen das schon. Und der Herr sagt, aber meine Gnade ist nur in den Schwachen mächtig. Wenn du diese Gnade erleben willst, diese Kraft erleben willst, diese übernatürliche Befähigung Gottes erleben willst, dann musst du die Schwachheit in deinem Leben herzlich willkommen heißen. Da kommst du nicht drum herum. Denn der Herr bekommt keine Ehre in unserer Kraft. Er bekommt nur Ehre in seiner Kraft. Und viele Christen haben Angst. Viele Christen haben Angst vor dieser Schwäche. Die haben Angst vor der eigenen Schwäche. Wenn wir nur verstehen würden, unsere Schwäche, das ist, wo die Gnade Gottes wirksam wird. Da ist, wo seine Kraft sichtbar wird. Und ich habe eine tiefe Überzeugung in meinem Herzen, dass was Gott in unseren Ländern tun wird, das wird etwas sein, wo die ganze Welt staunen wird, weil ganz einfache, namenlose, unbekannte Gemeindemitglieder aufstehen werden und in dieser Gnade leben werden. Die werden diese Kraft Gottes fließen haben durch sich. Die werden Zeichen und Wunder erleben, die sich nie gedacht hätten, dass sie sich erleben können. Es wird nicht ein Mensch verherrlicht werden. Nur Jesus Christus wird verherrlicht werden in dem, was Gott in unserem Land tun wird. Und er wird sich verherrlichen durch die schwachen Menschen, so wie dich und so wie mich. Nur durch die Gnade. Und die Gnade wird in unserer Schwäche wirksam. Da zeigt sich diese Gnade Gottes wirklich. Aber weißt du, der Apostel Paulus sagt eben im Römer 5, Vers 17, wie viel mehr werden die im Leben herrschen? Wie? Welche? Die überschwängliche Gnadengabe empfangen haben und die Gabe der Gerechtigkeit. Schau mal, was der Apostel Paulus noch sagt hier im 2. Korinther im Römer 5, Vers im Römer 5, Vers 21. Ganz ein außergewöhnlicher Vers. Römer 5, Vers 21. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Wie herrscht die Gnade? Wie wird die Gnade wirksam? Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Die Gnade müssen wir im Glauben annehmen. Die Gnade wirkt erstens einmal in unserer Schwachheit, aber die Gnade wirkt auch durch die Gerechtigkeit. Und genau hier ist das Problem von vielen Menschen. Wir tun uns so schwer anzunehmen, dass unsere Gerechtigkeit einzig und allein in Jesus Christus ist und in nichts, was wir je getan haben, je tun werden und je tun können. Der Schlüssel zu allem ist Jesus Christus und nicht ich und nicht du. Jesus Christus und seine Gnade. Und Gott wird sein Volk aufwecken, zubereiten, herrichten, dass wir in dieser Gerechtigkeit Jesu Christi leben. Christus wurde zur Sünde für uns, 2. Korinther 5, Vers 21. Christus wurde zur Sünde für uns, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes in Christo Jesu werden. Gerecht bist du nicht, weil du gerechte Taten tust. Wir tun gerechte Taten, weil wir gerecht sind in Christus. Es gibt keine Gerechtigkeit aus deinen Werken. Du bist nicht mehr gerecht, weil du mehr betest. Du bist nicht mehr gerecht, weil du mehr in der Gemeinde hingegeben bist. Du bist nicht mehr gerecht, weil du mehr fastest. Du bist nicht mehr gerecht, weil du nicht mehr sündigst. Du bist einzig und alleine gerecht, weil Jesus Christus zur Sünde wurde. Er nahm meine sündige Natur und ich habe seine Gerechtigkeit angenommen. Und wenn wir diese Gerechtigkeit nicht annehmen vom ganzen Herzen, diese Glaubensgerechtigkeit, dann kann die Gnade nicht herrschen. Denn die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Indem wir anerkennen, Jesus, ich danke dir, dass ich gerecht bin in dir. Vater, ich danke dir, dass auch wenn ich gar nichts richtig mache, bin ich immer noch gerecht. Weil Christus nichts falsch gemacht hat und zur Sünde wurde. Und all in uns drinnen, in diesem fleischlichen Denken, in diesem Sinnen, dass wir doch ein bisschen etwas dazu tun müssen, kann die Gnade nicht herrschen. Die Gnade kann nur herrschen, indem wir annehmen und akzeptieren. Herr, danke, wir sind schwach, jetzt kommt deine Kraft zum Ausdruck. Herr, im Glauben nehme ich das an. Herr, ich bin 100% gerecht, nicht aufgrund von irgendetwas, was ich getan habe, einzig und allein durch deine Gnade. Und diese Gerechtigkeit nehme ich für mich in Anspruch. Danke, Herr Jesus, dass ich deine Gerechtigkeit habe, deine Vollkommenheit. Und wenn wir das im Glauben annehmen, werden wir merken, wie diese Gnade Gottes freigesetzt wird und fließen kann durch uns. Dann merken wir, je mehr wir in diese im Glauben annehmen, diese Gerechtigkeit im Glauben annehmen, je mehr wir nicht versuchen, unsere Schwachheiten einfach beiseite zu schieben, sondern sagen, Herr, danke, dass meine Schwachheit die Gelegenheit für deine Kraft ist, für deine Stärke ist. Danke, Herr, ich brauche nicht meine Weisheit, ich nehme deine Weisheit. Und wenn wir das im Glauben annehmen können, wisst ihr, was geschehen wird? Der Herr bereitet einen wunderbaren Leib zu in Deutschland, der durch die Gnade Gottes Deutschland die Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Und der Geist Gottes wird in Deutschland freigesetzt werden. Der Spätregen wird kommen vom Himmel her. Und die Herzen der Menschen, die Ernte wird zubereitet werden. Und wir als der Leib Christi werden bereit sein, diese Ernte einzunehmen. Wir werden nicht mehr sagen, ich kann's nicht, ich bin zu stark. Wir werden sagen, ich kann's durch Christus, der mich kräftigt. Ich liebe diese zwei Bibelstellen so sehr. Und ich sage sie immer wieder im selben Atemzug. Fast täglich. Johannes 5, Vers 15 sagte Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Philipper 4, Vers 13 sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Und ich sage immer wieder, Herr, ich kann nichts ohne dich, aber ich kann alles durch dich. Nichts ohne dich, alles durch dich. Das ist die Gnade. Nichts hängt von mir ab, alles hängt von ihm ab. Und wenn wir im Glauben diese Gnade ergreifen können, wisst ihr, was geschehen wird? Nicht nur wird unser Leben ein Leben im Sieg sein, sondern wir werden diesen Sieg und diese herrliche Gnadensbotschaft dann hinaustragen können. Und der Herr wird das in unserem Land hier zu seiner Herrlichkeit tun, dass er Menschen wie dich und mich verwendet. Beten wir einfach, Gerhard, ich sehe, du schreibst, also offensichtlich hast du was. Ach, du schreibst Predigtnotizen mit. Hast du irgendwas? Es ist alles schnell gegangen. Wenn du was hast, kommst du drauf. Beten wir dann und ich werde dann, wir werden prophetisch euch dienen, so wie der Heilige Geist es uns gibt und freisetzt und führt. Wir werden anschließend auch für Kranke beten. Heute machen wir das so, dass wir erst, wenn wir komplett fertig prophetisch gedient haben, dann werden wir uns Zeit nehmen für die Kranken, beten Gerd und ich. Wir sind mit einem eigenen Auto hier, also wir brauchen dann Gerd und den lieben Hartmut und seine liebe Kirsten nicht hier halten. Wer Gebet wünscht für Heilung, Gerhard und ich haben Zeit, wir dienen euch gerne im Gebet in Heilung. Solange wir hier bleiben müssen, ist gar kein Problem. Aber wir werden dann das so machen, dass wenn wir fertig sind mit dem prophetischen Dienst, dass die Leute, die heimgehen wollen, auch frei sind, heimzugehen und die gerne bleiben möchten und Heilungsgebet wünschen, wir sind gerne bereit, hier zu bleiben, denn dann sind die anderen frei, auch nach Hause zu gehen und brauchen wir nicht das alles zu tun. Gerhard, kommst du mal rauf. Vater im Himmel, ich danke dir. Vater im Himmel, oh, wir danken dir für deine überschwängliche Gnade. Herr, deine Gnade ist viel zu groß, als dass wir sie begreifen könnten mit unserem Verstand. Aber in unserem Herzen nehmen wir sie an. Vater, wir bitten dich, ich bitte dich für jeden Menschen, der hier in diesem Raum ist. Ich bitte dich für jeden Mensch, der je diese Botschaft hört. Vater, ich bitte dich, dass ihre Herzen fest gegründet werden in der Gnade. Das ist mein Gebet, Herr. Vater, ich bitte dich, dass deine Gnade etwas Erstaunliches, Überwältigendes, Praktisches und Erlebbares wird. Im Leben von allen diesen wunderbaren Menschen hier. Und Vater, ich danke dir, dass deine Gnade real ist, dass sie praktisch wird. Und Vater, heute Abend ergreifen wir im Glauben diese Gnade. Vater, wir ergreifen im Glauben deine Kraft in unserer Schwachheit. Vater, wir danken dir, dass wir nicht von Vergebung zu Vergebung zu Vergebung zu Vergebung leben brauchen, sondern dass wir von Sieg zu Sieg zu Sieg zu Sieg wandeln können. Danke, Herr, dass deine Gnade uns befähigt, im Sieg über die Sünde zu leben. Die Sünde hat keine Macht über uns, weil wir in der Gnade sind, sagt dein Wort. Und das glauben wir heute Abend und nehmen wir an, von ganzem Herzen. Und Vater, ich bitte dich, dass diese wunderbare Gemeinde hier in Liechtenstein und alle anderen Gemeinden, die repräsentiert sind, Vater, ich bitte dich, dass alle diese Menschen in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten einfach deine überschwängliche Gnade erleben werden im praktischen Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns praktisch hilfst, diese Gnade anzunehmen, zu erleben, zu leben. Dass es nicht eine nette Predigt wird, sondern dass es etwas ist, das unser Leben praktisch verändert hat. Heiliger Geist, hilf uns, in dem zu leben. Darum bitten wir dich. Und Vater, wir lehnen jede Werksgerechtigkeit ab. Wir sagen jeder Werksgerechtigkeit von unserem Leben ab. Und wir heißen deine Gerechtigkeit willkommen in unserem Leben. Komm, Heiliger Geist, und führ uns in dieses hinein. Herr, wir danken dir für das, was du in diesem Land tun wirst. Wir glauben fest daran. Im Namen Jesu Christi. Amen.